Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich bin etwas aufgeregt, weil das jetzt eine Sendung wird. Also ich will Ihnen eigentlich Folgendes sagen. Nehmen Sie diese Sendung oder schauen Sie sich diese Sendung unter ganz großen Vorbehalten und mit großer Vorsicht an. Nicht, dass Sie am Ende gar nicht mehr wissen, was los ist. Also es geht um eine Frage, die man so formulieren könnte. Kann man aus der eigenen Existenz Eigenschaften des gesamten Universums ableiten? Ja? Also kann man so egozentristisch sein, also so egoistisch sein, sagen, die Tatsache, dass ich da bin, also jetzt nicht nur ich, sondern natürlich auch Sie, also ich als Kohlenstoffeinheit, kann ich daraus gewisse Eigenschaften ableiten, die im Universum da sein müssen, damit es mich überhaupt geben kann? Und ist das überhaupt eine Art Wissenschaft zu betreiben? Sie werden sehen, das ist eine Art Wissenschaft zu betreiben und die hat sehr viele Fachleute in ziemliches Erstaunen versetzt. Es geht um einen Prozess, der mit einer Barriere zu tun hat, nämlich mit der sogenannten Beryllium-Barriere. Die Frage heute ist, was ist die Beryllium-Barriere? Beryllium ist ein Element im Periodensystem und eigentlich spielt es keine große Rolle im Allgemeinen, würde man denken. De facto aber ist es für unser Dasein lebenswichtig, dass es dieses Element gibt. Die Beryllium-Barriere hat etwas natürlich mit dem Element Beryllium zu tun. Und wie fange ich da jetzt am besten an? Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich schon sagen, was ich mir so ausgedacht habe, ist vielleicht nicht das. Ich fange mal so an. Wasserstoff und Helium, die beiden ersten Elemente im nicht im Sonnensystem, sondern auch im Sonnensystem, sondern im ganzen Universum, sind ja damals entstanden, als das Universum entstand. Also da waren ja die Zustände im frühen Universum so, dass tatsächlich aus den Teilchen, die da waren, die Protonen entstanden, die Neutronen entstanden und nach ungefähr wenigen Sekunden nach dem Urknall gab es die Möglichkeit, dass Wasserstoff und Helium synthetisiert wurde, in der sogenannten primordialen Nukleosynthese. Das ist also die Entstehung der Elemente ohne Stern. Ne? Also primordial heißt, im gesamten Kosmos entstanden die Elemente Wasserstoff und Helium. Dann nun, das Universum breitete sich ja auch schon damals aus, expandierte, wurde kühler und danach gab es keine Möglichkeit mehr, die schweren Elemente irgendwie aufzubauen. Nur ein bisschen Lithium wurde noch gebaut und dann war bei Feierabend. Und alle anderen schweren Elemente, heutzutage kann man sagen, alle schweren Elemente, Elemente, die schwerer sind als Helium, sind in Sternen entstanden. So weit, so gut. Naja, gut. Man sagt, ist okay. Das ist aber nicht alles. De facto geht es jetzt darum zu erklären, woher kommt eines der Elemente, die sehr weit im Periodensystem deutlich Schritte weit weg sind vom Helium. Denn wenn in einem Stern, der ja nur aus Wasserstoff und Helium besteht, zunächst einmal Wasserstoff zu Helium verbrannt wird, wie kommt man dann vom Helium, Helium zwei Protonen, zwei Neutronen, wie kommt man vom Helium zu einem Element wie zum Beispiel dem Kohlenstoff? Kohlenstoff, C12, hat 6 Protonen und 6 Neutronen. Wie kommt man dahin? Sie können sich vielleicht schon überlegen, wie das passieren kann, nämlich durch den Zusammenstoß von 3 Heliumkernen. Also begeben wir uns in das Innere eines großen Sterns, der sich zu einem roten Riesen bereits entwickelt hat. Das heißt, im Innern ist der Wasserstoff vollständig zu Helium verbrannt. Wir haben nur Helium, sonst nichts. Ja? Drumherum natürlich ein Wasserstoffkern, aber im Kern selber im Kern selber ist nur Helium und darum eine Wasserstoffhülle. Im Innern sind also nur Heliumkerne. Und jetzt sollen da 3 zusammenstoßen. Und die müssten also schlagartig einen Kohlenstoffkern bilden. Diese Reaktion ist beliebig unwahrscheinlich, denn die Zeitskala, die diesen 3 Helium, jetzt müsste ich ja nicht 3 Hände haben, die diesen 3 Heliumkern zur Verfügung stünde, um einen Kohlenstoffkern zu machen, das sind 10 hoch minus 21 Sekunden. Das ist sehr kurz. Sehr kurz. Das ist so kurz, dass man praktisch ausschließen kann, dass man selbst, man besteht ja zum großen Teil aus Kohlenstoff, dass man selbst, dass diese Menge an Kohlenstoff, die hier vor Ihnen steht, in einem Stern hätte erbrütet werden können. Das geht gar nicht. Nun, das war natürlich bekannt, dass diese Reaktion von 3 Heliumkernen beliebig unwahrscheinlich ist. Und man suchte nach einer Alternative. Und was wird es schon sein? Natürlich ein Stufenprozess. 2 Heliumkerne bilden zunächst einmal einen Beryllium-Kern. 2 Heliumkerne, das heißt, 4 Protonen, 4 Neutronen bilden einen Beryllium-Kern. Der ist aber nicht lange stabil. Der ist für 10 hoch minus 17 Sekunden nur stabil. Und innerhalb dieser 10 hoch minus 17 Sekunden muss ein dritter Heliumkern dazukommen. Und dann bildet sich Kohlenstoff, C12. Das Material, aus dem wir sind. Jetzt werden Sie sagen, mein Gott, 10 und minus 17 Sekunden, das ist ja immer noch wahnsinnig kurz. Aber nach menschlichen Maßstäben ist es natürlich wahnsinnig kurz, 10 und minus 17 Sekunden, so gut wie nichts. Aber es ist immer noch 10.000 Mal länger als die Zeitskala, die ich Ihnen vorhin erzählt habe, als es darum ging, gleichzeitig 3 Heliumkerne zusammenzuschießen. Also nach subatomaren Maßstäben lungert dieser Berylliumkern da ewig rum, ja, und wartet quasi nur darauf, von einem dritten Heliumkern beschossen zu werden. Also war man eigentlich sehr zufrieden, als man diese Reaktion zum ersten Mal entdeckte, die sogenannte Triple-Alpha-Reaktion. Also erstmal 2 bilden einen Berylliumkern und dann kommt ein dritter dazu. Ne? Und jetzt kommen wir zur Berylliumbarriere. Dieser Prozess alleine hätte es noch nicht gebracht. Denn man konnte dann ausrechnen, auf wie viele Heliumkerne brauche ich, wie viele Berylliumkerne, damit ich überhaupt Kohlenstoff machen kann. Was kommt so raus? Nun, was da so rauskommt, hängt natürlich davon ab, wie heiß es im Kern eines Sterns ist und wie dicht es im Kern eines Sterns ist. Und da man gute Modelle hat für die Entwicklung von Sternen jeglicher Masse, kann man natürlich sagen, aha, wenn ein Stern ein roter Riese geworden ist, denn das ist ja die Voraussetzung, Sie entsinnen sich, dass der Kern des Sterns aus Helium besteht. Dazu ist es aber notwendig, dass der Stern insgesamt zum roten Riesen geworden ist. Diese Temperatur- und Dichteverhältnisse kennt man. So, und wenn es jetzt einfach nur irgendeine Kernreaktion gewesen wäre, dieser Berylliumstoß mit einem Heliumkern, dann wäre nicht genügend Kohlenstoff entstanden. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Jetzt kommen wir, doch, glauben Sie nicht, ne? Vom Berillium zu uns. Die Tatsache, dass wir da sind, bedeutet, dass es eine unglaubliche Menge an Kohlenstoff im Universum geben muss. Sonst wären wir nämlich nicht da. Es geht nicht um die Menge, aus der wir bestehen, sondern aus der unglaublichen Menge, die innerhalb einer Milchstraße verteilt werden muss durch die Sterne, damit wenigstens an bestimmten Punkten Planeten entstehen können, auf denen unter Umständen hier und da und dort vielleicht mal Leben entstehen kann. Wenn wir der Otto-Normalverbraucher im Universum sind, der Durchschnittsbürger, wenn wir also normal sind, wir sind nicht die Schlechtesten, nicht die Besten, nicht die Langsamsten, nicht die Schnellsten, dann bedeutet es, dass die Konzentration an Kohlenstoff innerhalb der Milchstraße einen gewissen Wert erreichen muss. Und dafür hätte eine, sagen wir mal, normale Effizienz des Prozesses Beryllium stößt mit Helium im Innern eines roten Riesen zusammen, hätte nicht gereicht. Es stellte sich heraus, dass man aus der Existenz des Menschen eine Bedingung stellen kann, an die Effizienz der Kernprozesse im Innern von roten Riesen. Deswegen sagte ich ja, Vorbehalt. Denn das, was jetzt hier passiert, ist etwas, was uns eigentlich ein bisschen merkwürdig erscheint. Das hört sich so ein bisschen an, als wenn alles auf den Menschen zugeschnitten sei. Also vor Kopernikus quasi. Da hatte man ja auch das Gefühl, wir seien der Nabel der Welt, das Zentrum der Welt. Hier hat man jetzt wieder so eine Argumentation, da muss man vorsichtig sein, meint man. Aber tatsächlich ist es so. Die Tatsache, dass wir hier sind, dass wir als Kohlenstoffeinheiten auf diesem Planeten existieren können, verlangt von den Kernprozessen im Innern von Sternen eine unglaublich hohe Effizienz. Und diese Effizienz lässt sich erklären. Es muss nämlich so sein, damit dieser Zusammenstoß von einem Berylliumatom, ja, ein Berylium, ich will es erstmal so sagen, ein Berylliumatomkern, ja, 1 Milliarde Heliumatomkerne. Das wäre so das Verhältnis im Innern von einem roten Riesen. Das würde man erwarten. Und das hätte nicht gereicht, um genügend Kohlenstoff zu machen. Man muss die Beryllium-Synthese, die Synthese von Beryllium und Helium zum Kohlenstoff, zur Kohlenstoffsynthese, das muss bevorzugt sein. Und in der Kernphysik gibt es einen Zustand von Atomkernen, der bevorzugt wird. Jetzt müssen wir ganz kurz noch mal tiefer in die Kernphysik einsteigen. Ich hoffe, Sie sind noch da. Atome. Sie wissen ja, in Atomen gibt es ja solche Energiestufen, und zwar die Elektronen. Ne? Die können ja gewisse Energiestufen erreichen, andere nicht. Andere sind verboten. Also sie können nur ganz bestimmte Energieniveaus einnehmen. Und so entstehen ja zum Beispiel die Spektrallinien im Licht. Ne? Immer dann, wenn ein Elektron von einem Zustand zu einem anderen springt, wird entweder Energie aufgenommen oder abgegeben, je nachdem. Und ein solches Schalenmodell gibt es auch für Atomkerne. Das heißt, ein Atomkern, wenn er entsteht, kann auch nicht beliebige Energien einnehmen, sondern eben nur ganz bestimmte Energien. Und es stellte sich heraus, dass die Forderung, die aus unserer eigenen Existenz abgeleitet wird, die Forderung an die Kernprozesse von Beryllium und einem Heliumkern, darin besteht, dass die Masse des entstehenden Kohlenstoffkerns praktisch exakt der Masse dieser beiden Kerne, die da zusammenstoßen, entsprechen muss. Fast exakt. Das heißt, es gibt einen angeregten Zustand des Kohlenstoffkerns, der exakt der Masse von Beryllium und Helium entspricht. Nun ist es ja im Innern eines Sterns heiß. Das heißt, die Kerne haben Bewegungsenergie, haben kinetische Energie, haben also immer ein bisschen zu viel davon. Aber dieser erste angeregte Zustand eines Kohlenstoffkerns ist bevorzugt. Man spricht von einer Resonanz. Und es entstehen unglaublich viele Kohlenstoffkerne dadurch. Tja, wenn Sie sagen, na gut. Ja. Also Beryllium ist für ein instabiles Element sehr langlebig und Kohlenstoff hat gerade den richtigen Zustand der Atomkerne, um seine Erzeugung zu befördern. So weit, so gut. Aber was ist mit dem Sauerstoff? Ach, Sie wissen gar nicht, wovon ich rede. Ja, es ist ganz einfach. Warum ist denn da nicht noch ein weiterer Heliumkern an diesen Kohlenstoffkern dann angedockt? Ja, dann würde eben aus C12 würde Sauerstoff 16 werden. Ne? Das nächste. Wieso denn ist denn nicht der ganze Kohlenstoff zerstört worden im Innern von Sternen? Ja? Auf der anderen Seite müssen wir auch ein bisschen Sauerstoff haben. Wir leben, sind ja Sauerstoffatmer. Also schon wieder wir. Wir als chemische Einheiten, biochemische Einheiten, wir brauchen gewisse Elemente. Woher kommt der Sauerstoff? Nun darf aber die Sauerstoffentstehung nicht so sein, dass der ganze Kohlenstoff kaputt gemacht wird. Im Gegenteil. Ja? Er darf aber allerdings auch nicht so langsam sein, dass überhaupt kein Sauerstoff entsteht, denn wir atmen ja ein. Merken Sie, was hier für ein diffiziles Kunststück notwendig ist. Und es stellt sich heraus, gleiche Geschichte, Kohlenstoff und Helium, die beiden zusammen, ja, deren Masse, deren Energie, so rum, deren Energie ist ein bisschen zu hoch für den Sauerstoff. Und da ja nun im Innern eines Sterns immer zu viel Energie da ist, nie zu wenig, es kann ja keine Energie weggenommen werden, ist bei der Entstehung von Sauerstoff keine resonante Kernreaktion beteiligt. Keine Resonanz heißt geringere Effizienz, es entsteht natürlich Sauerstoff, aber viel weniger. Während Kohlenstoff entsteht wie verrückt, durch die Resonanzreaktion wird viel weniger Sauerstoff erzeugt, es wird ganz wenig Kohlenstoff nur zerstört. Und siehe da, alle Elemente, die wir brauchen, entstehen in Sternen durch ein unglaublich interessantes Netzwerk von Reaktionen, von Kernprozessen. Das war nicht einfach, ich weiß. Deswegen machen wir noch mal ganz kurz so einen ganz kurzen Durchgang, weil das ist nicht ohne. Zwei Helium stoßen zusammen, es bildet sich Beryllium. Beryllium ist für eine relativ kurze Zeit, aber kernphysikalisch gesprochen eine Ewigkeit, stabil genug, um einen dritten Heliumkern einzufangen. Diese Reaktion ist bevorzugt, weil es eine Resonanz ist. Die nächste Reaktion des dabei entstehenden Kohlenstoffs mit einem vierten Helium ist nicht mehr bevorzugt. Auf diese Art und Weise entstehen unterschiedliche Häufigkeiten von Sauerstoff, Kohlenstoff und so weiter innen drin. Und das alles nur deshalb, weil wir da sind. Ja? So könnte man sagen. Sage ich jetzt natürlich nicht. Um Gottes Willen, so könnte man sagen. Könnte man. Ne? Tatsache ist, die Dinge im Universum sind sehr fein aufeinander abgestimmt. Und diesen drei Elementen, Beryllium, das die Barriere darstellt, durch die man durch muss, und Kohlenstoff und Sauerstoff, verdanken wir unser Dasein. Also wir sind wirklich nur eine Haaresbreite, energetisch gesprochen, eine Haaresbreite vom Nichtsein entfernt. Da kann ich nur sagen, Mazel Tov, Glück gehabt.